Abschnitt 27 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 27. Kapitel, welches eine kurze Erzählung von dem weiteren Verlauf der Clark-Sache zwischen Bardell und Pickwick enthält. Da Herr Pickwick durch Jingles Entlarvung den Hauptzweck seiner Reise erreicht hatte, so beschloss er, alsbald nach London zurückzukehren, um sich mit den Maßregeln bekannt zu machen, welche die Herren Dodson und Fogg während dieser Zeit ergriffen haben mochten. Diesem Entschluss mit der ganzen Kraft und Entschiedenheit seines Charakters verfolgend, stieg er am Morgen nach den merkwürdigen Ereignissen, die wir in den beiden vorhergehenden Kapiteln der Länge nach erzählt haben, auf den Rücksitz der ersten Kutsche, welche Ipswich verließ, und langte mit seinen drei Freunden und Herrn Samuel Weller am nämlichen Abende glücklich und wohlbehalten in der Hauptstadt an. Hier trennten sich die Freunde auf eine kurze Zeit. Die Herren Tubman, Snodgrass und Winkle zogen sich in ihre verschiedenen Wohnungen zurück, um die Vorbereitungen zu treffen, welcher ihr bevorstehender Besuch zu Dingley Dell erforderte, und Herr Pickwick und Sam schlugen ihr einstweiliges Quartier in einem sehr guten, altmodischen und bequemen Gasthofe, dem Georg und Geier Gast- und Kaffeehaus George Yard Lombardstraße, auf. Herr Pickwick hatte gespeist, seine zweite Flasche extra guten Portweins geleert, sein seidenes Taschentuch über den Kopf gezogen, seine Füße auf die Feuerplatte gestellt und sich in einen bequemen Armstuhl zurückgelehnt, als ihn der Eintritt des Herrn Weller mit seinem Mantelsack aus seinen stillen Betrachtungen weckte. »Sam«, sagte Herr Pickwick. »Sir«, erwiderte Herr Weller. »Ich habe soeben daran gedacht«, sagte Herr Pickwick, »dass ich bei Frau Bardell in der Goswallstraße noch viele von meinen Sachen liegen habe, die ich gerne holen lassen möchte, ehe ich die Stadt wieder verlasse.« »Ganz recht, Sir«, versetzte Herr Weller. »Ich könnte Sie zwar für den Augenblick bei Herrn Tubman unterbringen«, fuhr Herr Pickwick fort, »aber bevor wir Sie dort holen, müssen Sie notwendig durchgemustert und zusammengepackt werden. Ich wünschte daher, dass du in die Goswallstraße gingest und sie in Ordnung brächtest.« »Sogleich, Sir«, fragte Herr Weller. »Sogleich«, erwiderte Herr Pickwick. »Und halt, Sam«, fügte Herr Pickwick hinzu, indem er seine Börse hervorzog, »wir sind noch mit der Hausmiete im Rest. Der Mietzins ist zwar erst bis Weihnachten fällig, aber bezahle ihn nur, dann ist die Sache im Reinen. Wir haben monatliche Aufkündigung, hier ist der Mietvertrag. Gib ihn Frau Bardell und sage ihr, sie könne die Wohnung abgeben, wann es ihr beliebe.« »Ganz recht, Sir«, versetzte Herr Weller. »Haben Sie sonst noch etwas zu befehlen, Sir?« »Nein, Sam.« Herr Weller ging langsam nach der Türe, als wartete er noch auf etwas, öffnete sie langsam, trat langsam hinaus und zog sie langsam bis auf ein paar Zoll zu, als ihm Herr Pickwick nachrief. »Sam?« »Hier, Sir«, erwiderte Herr Weller, eiligst zurückkehrend und die Türe hinter sich schließend. »Ich habe nichts dagegen, Sam, wenn du auszumitteln suchen willst, wie Frau Bardell gegenwärtig gegen mich gesinnt ist, und obwohl die niederträchtige, grundlose Klage bis aufs Äußerste getrieben werden soll. Ich sage, ich habe nichts dagegen, wenn du dies tun willst, sofern dir selbst daran liegt, Sam«, sagte Herr Pickwick. Sam nickte beifällig mit dem Kopfe und verließ das Zimmer. Herr Pickwick zog das seidene Taschentuch noch weiter über den Kopf herein und schickte sich zu einem Schläfchen an. Herr Weller ging rasch seines Weges weiter, um seinen Auftrag auszurichten. Es war nahe an 9 Uhr, als er die Goswallstraße erreichte. Im kleinen Wohnzimmer gegen vorn brannten ein paar Kerzen und in der Fensterblende schatteten sich ein paar Hauben ab. Frau Bardell hatte Gesellschaft. Herr Weller pochte an die Tür und nach einem ziemlich langen Zeitraum, währenddessen Sam eine Melodie pfiff und die Hausbesitzerin eine kurze, widerspenstige Kerze zu überreden suchte, sich anzünden zu lassen, klapperten ein paar kleine Stiefel über die Hausflur und der junge Herr Bardell stand vor dem harrenden Weller. »Nun, junger Landsmann«, sagte Sam, »wie steht's mit der Frau Mutter?« »Sie ist ganz wohl«, erwiderte Master Bardell, »und auch ich bin wohl.« »Nun, Gottlob«, versetzte Sam, »sag ihr, ich möchte Sie gern sprechen, mein artiges Wunderkind.« Also beschworen, stellte Master Bardell das Licht unten an die Treppe und verschwand hinter der Türe des Wohnzimmers, um seine Botschaft auszurichten. Die beiden Hauben, welche sich an der Fensterblende abschotteten, gehörten einem Paar von Frau Bardells vertrautesten Freundinnen, welche soeben angekommen waren, um in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken und sich ein paar Ferkelfüßchen mit geröstetem Käse schmecken zu lassen. Der Käse schmorte auf eine höchst einladende Weise in einem kleinen holländischen Backofen vor dem Feuer und die Ferkelfüßchen befanden sich ganz köstlich in einem zinnernen Näpfchen und Frau Bardell und ihre beiden Freundinnen befanden sich ebenfalls ganz köstlich bei einer ruhigen Unterhaltung, welche sich mit allen ihren Vertrauten, Bekannten und Freundinnen befasste, als Master Bardell von der Haustüre zurückkehrte und die Botschaft ausrichtete, die ihm Herr Samuel Weller anvertraut hatte. »Herrn Pickwicks Bedienter?« rief Frau Bardell erblassend. »Gott stehe uns bei«, sagte Frau Cloppins. »Wahrlich, das hätte ich nicht geglaubt, wenn ich nicht zufälligerweise selbst hier wäre«, rief Frau Saunders. Frau Cloppins war ein kleines, rühriges, geschäftig aussehendes Weib und Frau Saunders eine große, wohlbeleibte Person mit einem Vollmondgesicht. Und diese beiden bildeten die Gesellschaft. Frau Bardell hielt es für zweckmäßig, die Aufgeregte zu spielen, und da keiner von den dreien genau wusste, ob unter den obwaltenden Umständen von Herrn Pickwicks Bedienten ohne die Vermittlung der Herren Dodson und Fogg eine Mitteilung angenommen werden könne, so waren alle in einiger Bestürzung. In diesem Stande der Unentschiedenheit war das Erste, was sie tun zu müssen glaubten, den Knaben dafür herumzuknuffen, dass er Herrn Weller an der Türe gefunden hatte. Seine Mutter versetzte ihm also verschiedene Püffe und der Knabe schrie nach Noten. »Halt dein Maul, du junger Taugenichts«, rief Frau Bardell. »Ja, plage deine arme Mutter nicht so«, sagte Frau Saunders. »Sie ist ohne dich schon geplagt genug, Tommy«, fügte Frau Cloppins mit teilnehmender Resignation hinzu. »Ach, wie unglücklich das arme Lamm ist«, rief Frau Saunders aus. Bei all diesen moralischen Betrachtungen heulte Master Bardell nur umso lauter. »Was soll ich jetzt tun?«, sagte Frau Bardell zu Frau Cloppins. »Ich denke, Sie sollten ihn vor sich lassen«, erwiderte Frau Cloppins, »aber auf keinen Fall ohne einen Zeugen.« »Ich meine, zwei Zeugen wären noch gesetzmäßiger«, bemerkte Frau Saunders, die, wie die andere Freundin, vor Neugierde beinahe platzte. »Es ist vielleicht am geratensten, ihn hereinkommen zu lassen«, sagte Frau Bardell. »Ohne Zweifel«, versetzte Frau Cloppins, den Gedanken begierig auffassend, »treten Sie herein, junger Mann, und schließen Sie vorher noch die Haustüre, wenn es Ihnen gefällig ist.« Herr Weller folgte der Einladung sogleich, trat ins Wohnzimmer und begann sich seines Auftrags an Frau Bardell mit folgenden Worten zu entledigen. »Tut mir sehr leid, wenn ich Ihnen persönlich beschwerlich falle, wie jener Räuber zu der alten Dame sagte, als er in ihr Haus eingebrochen war und sie auf das Feuer legte. Aber da ich und mein Herr eben erst in der Stadt angekommen und wir sogleich wieder abreisen wollen, so konnte ich nicht umhin, Ihnen meine Aufwartung zu machen.« »Natürlich, der junge Mann ist an dem Fehler seines Herrn unschuldig«, sagte Frau Klappins von Herrn Wellers Persönlichkeit und Unterhaltung tief ergriffen. Ohne Zweifel stimmte Frau Saunders ein, welche, nach gewissen sehnsüchtigen Blicken auf die kleine Zinnplatte zu urteilen, eine genaue Berechnung anzustellen schien, wie weit wohl die Ferkelfüßchen reichen dürften, im Falle Sam zum Abendessen mit eingeladen würde. »Alles, wegen dessen ich gekommen bin, ist kurz folgendes«, sagte Sam, ohne die Unterbrechung zu beachten. »Erstens, den Mietvertrag meines Herrn zurückzugeben. Hier ist er. Zweitens, den Hauszins zu bezahlen. Hier ist er. Drittens, zu sagen, dass alle seine Sachen zusammengepackt und einer Person eingehändigt werden sollen, die er danach schicken wird. Viertens, dass sie die Wohnung, sobald es ihnen beliebt, vermieten können. Und das ist alles.« »Was immer auch vorgefallen sein mag«, sagte Frau Bardell, »ich habe es immer gesagt und werde es immer sagen, dass sich Herr Pickwick in jeder Rücksicht, außer in einer, stets wie ein vollendeter Gentleman benommen hat. Das Geld war immer so sicher wie eine Banknote, immer.« Während Frau Bardell dies sagte, hielt sie ihr Taschentuch vor die Augen und ging aus dem Zimmer, um die Quittung zu schreiben. Sam wusste sehr gut, dass er nur zu schweigen brauchte, um die Weiber gewiss zum Sprechen zu bringen. Er blickte daher in tiefer Stille abwechselnd nach der zinnernen Platte, dem gerösteten Käse, der Wand und der Zimmerdecke. »Arme Freundin«, seufzte Frau Klappins. »Armes Ding«, rief Frau Saunders aus. Sam sagte nichts. Er sah, dass sie zur Sache kamen. »Ich kann mich wahrlich nicht fassen«, bemerkte Frau Klappins, »wenn ich an eine solche Treulosigkeit denke. Ich möchte nicht gern etwas sagen, was Ihnen wehe tun könnte, junger Mann, aber Ihr Herr ist ein Ungeheuer, und ich wollte, er wäre hier, dass ich es ihm ins Gesicht sagen könnte.« »Auch ich wünschte, er wäre hier«, erwiderte Sam. »Es ist schrecklich, mit anzusehen, wie entsetzlich sie sich zu Herzen nimmt, wie tiefsinnig sie umherwankt und wie sie an nichts mehr Vergnügen findet, als wenn ihre Freundinnen aus christlichem Mitleid herüberkommen, um sie zu besuchen und zu trösten«, sagte Frau Klappins mit einem Seitenblick auf die zinnerne Platte und den holländischen Backofen. »Ja, wahrhaft schrecklich.« »Barbarisch«, rief Frau Saunders. »Und Ihr Herr, junger Mann, ein Gentleman mit Vermögen, der den Aufwand für eine Frau gar nicht spürt«, fuhr Frau Klappins mit großer Zungengeläufigkeit fort, »der also keinen Schatten von Entschuldigung für sich hat. Warum heiratet er sie nicht?« »Ja«, erwiderte Sam, »das ist eben die Frage, um die es sich handelt.« »Frage?« »Wahrlich«, entgegnete Frau Klappins, »wenn sie meinen Geist hätte, sie würde ihn nicht lange fragen. Es gibt doch Gesetze für uns Frauen, zu so erbärmlichen Geschöpfen sie uns auch machen möchten, wenn sie könnten, und das wird ihr Herr auf seine Kosten erfahren, ehe er ein halbes Jahr älter ist.« Bei dieser tröstlichen Betrachtung klärte sich Frau Klappins Gesicht auf, und sie lächelte Frau Saunders zu, und diese lächelte ihr wieder entgegen. »Der Prozess nimmt also seinen Fortgang, da ist kein Zweifel«, dachte Sam, als Frau Bardell mit der Quittung erschien. »Hier ist die Quittung, Herr Weller«, sagte Frau Bardell, »und hier ist das Geld, das Sie noch herausbekommen. Und ich hoffe, Sie werden einen Tropfen annehmen, um sich zu erwärmen, wäre es auch nur um der alten Bekanntschaft willen, Herr Weller.« Sam sah den Vorteil ein, den er dadurch errang, und nahm das Anerbieten an, worauf Frau Bardell aus einem kleinen Schrank eine dunkle Flasche und ein Weinglas herausnahm, und sie war so tief in ihrem Seelenschmerz versunken, dass sie nach Auffüllung von Herrn Wellers Glas noch 3 weitere Gläser zutage förderte und sie ebenfalls auffüllte. »Ach du meine Güte, Frau Bardell«, rief Frau Klappins aus, »wo sind Sie und was machen Sie da? Wie kommen Sie mir vor?« fiel Frau Saunders ein. Ach, mein armer Kopf, seufzte Frau Badon mit trübem Lächeln. Sam verstand natürlich das alles, darum sagte er ohne weiteres, er könne vor Tisch nie trinken, außer es trinke eine Dame mit ihm. Darauf wurde denn weidlich gelacht und Frau Saunders erklärte sich bereit, ihn in dieser Hinsicht zufriedenzustellen. Sie schlürfte also einen Tropfen aus ihrem Glase. Dann meinte Sam, es müsse herumgehen, und so nahmen denn alle ein kleines Schlückchen. Dann schlug die kleine Frau Clappins den Toast vor. Auf guten Erfolg des Prozesses Bardell gegen Pickwick. Und dann leerten die Damen ihre Gläser zu Ehren dieses Trinkspruches und wurden alsbald sehr gesprächig. »Ich vermute, Sie haben vernommen, was vorgeht, Herr Weller«, sagte Frau Bardell. »Ich habe davon reden hören«, erwiderte Sam. »Es ist entsetzlich, auf diese Weise zum Stadtgespräche zu werden, Herr Weller«, sagte Frau Bardell, »aber ich sehe nun ein, dass es das Einzige war, was ich tun konnte, und meine Rechtsbeistände, die Herren Dodson und Falk, sagen mir, dass wir mit den Beweisen, die wir vorlegen können, gewinnen müssen. Ich wüsste wirklich nicht, was ich tun sollte, wenn es fehlschläge, Herr Weller.« Der bloße Gedanke, Frau Bardell könnte möglicherweise ihren Prozess verlieren, ergriff Frau Saunders so heftig, dass sie sich in die Notwendigkeit versetzt sah, augenblicklich ihr Glas wieder zu füllen und wieder zu leeren. Sie fühlte, wie sie nachher gestand, dass sie, wenn sie nicht die Geistesgegenwart gehabt hätte, dieses Mittel zu ergreifen, unfehlbar umgesunken wäre. »Wann glaubt man, dass die Sache vorgenommen werde?« fragte Sam. »Entweder im Februar oder im März«, erwiderte Frau Bardell. »Was für eine Menge von Zeugen da auftreten werden«, rief Frau Clappins aus. »Oh, gewiss«, versetzte Frau Saunders. »Und würden die Herren Dodson und Fogg nicht rasend werden, wenn die Klägerin nicht gewänne?« fügte die Frau Clappins hinzu, »da sie den Prozess auf Spekulation anfangen?« »Oh, gewiss«, sagte Frau Saunders. »Aber die Klägerin muss gewinnen«, bemerkte Frau Clappins. »Ich hoffe es«, sagte Frau Bardell. »Oh, darüber kann gar kein Zweifel obwalten«, setzte Frau Saunders hinzu. »Nun«, sagte Sam aufstehend und sein Glas niederstellend, »alles, was ich sagen kann, ist, dass ich wünsche, Sie mögen ihn gewinnen.« »Ich danke Ihnen, Herr Weller«, erwiderte Frau Bardell mit Feuer. »Und was den Dodson und Fogg betrifft, welche dergleichen Dinge aus Spekulation betreiben«, fuhr Herr Weller fort, »so wie die übrigen liebevollen und großmütigen Männer ihres Gewerbes, welche die Leute für nichts und wieder nichts hintereinander hetzen und ihre Schreiber dazu brauchen, um unbedeutende Zwistigkeiten zwischen Nachbarn und Bekannten aufzustöbern und an die Vermittlung des Gesetzes zu verraten. Was diese betrifft, so kann ich nur so viel sagen, dass ich wünsche, Sie möchten den Lohn bekommen, den ich Ihnen gerne gäbe.« »Oh, ich wünsche, Sie möchten den Lohn bekommen, den Ihnen jedes liebevolle und großmütige Herz zu geben geneigt wäre«, sagte Frau Bardell durch diese Worte völlig gewonnen. »Dazu sage ich Amen«, versetzte Sam, »und Sie könnten dabei fett und stark werden. Wünsche Ihnen gute Nacht, meine Damen.« Zur großen Beruhigung der Frau Saunders durfte Sam sich entfernen, ohne von der Hauswirtin eine Einladung zu den Ferkelfüßchen und dem gerösteten Käse zu erhalten, welchen Leckerbissen die Damen unter einem jugendlichen Beistand, wie ihn Master Bardell zu geben vermochte, bald darauf die vollste Gerechtigkeit widerfahren ließen. Wirklich verschwanden die Gerichte auch spurlos unter ihren Bemühungen. Herr Weller wandte seine Schritte nach dem Georg und Geier zurück und gab getreulich seinem Herrn alle Andeutungen über die wohlberechneten Anschläge der Herren Dodson und Fogg, welcher er bei seinem Besuche in Frau Bardells Hause aufgefangen hatte. Eine Unterredung mit Herrn Perker, welche am folgenden Tage stattfand, bestätigte Herrn Wellers Angaben nur zu sehr, und Herr Pickwick traf Vorbereitungen zu seinem Weihnachtsbesuche in Dingley Dell mit dem erfreulichen Vorgefühle, dass 2 bis 3 Monate später vor dem Gerichtshofe von Common Pleas eine Entschädigungsklage wegen Bruchs eines Eheversprechens gegen ihn anhängig gemacht werden würde, wobei die Klägerin alle Vorteile für sich hatte, die sich nicht nur aus der Gewalt der Umstände, sondern auch aus der Gewandtheit und dem Scharfsinne der Herren Dodson und Fork für sie ergeben mussten. Ende von Abschnitt 27, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. April 2025.